In Zusammenhang damit, dass es die internationale Feiertag der Werktätigen in der ganzen Welt 1. Mai zum 127. Mal jährt, brachte die Zeitung Rodong Sinmun vom 1. Mai einen Leitartikel mit dem Titel »Beim großen Malima-Marsch den Heldengeist der Werktätigen von Juche-Korea nachhaltig demonstrieren«. Im Leitartikel wurde hervorgehoben, für die Werktätigen der TVJK sei es eine große Ehre und ein großer Stolz, dass sie die Generationen und Jahrhunderte hindurch ein epochales Beispiel für den Aufbau eines gedeihenden Vaterlandes geschaffen haben. Im festen Zusammenschluss um Genossen Kim Jong-un, Symbol der Stärke des mächtigen Staates von Baekdusan und Banner der Unbesiegbarkeit, sollen sie nach der auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas dargelegten grandiosen Konzeption beim sinnvollen Generalmarsch für den Sieg des Sozialismus den Massenheroismus in hohem Maße an den Tag legen und Malima-Bannerträger und Schrittmacher werden.